Ich hab da so ein Rohr in der Tasche, wenn ich damit auf jemanden ziele und diesen kleinen Heben drücke. Wenn ich damit auf jemanden ziele und diesen kleinen Heben drücke. Weiter Fett, sagt er jetzt nicht mehr, er hebt seine Hände hoch. Hände hoch, weiter hoch, höher. Sind Gamer, ich habe einen Schlauch in der Hose, wenn ich den wo reinstecke, dann OMG. Ich hab da so ein Rohr in der Tasche, wenn ich damit auf jemanden ziele und diesen kleinen Heben drücke. WTF, sagt er jetzt nicht mehr, er hebt seine Hände hoch. Hände hoch, Hände hoch, Hände hoch, weiter hoch, höher. So, Bro, rein ins Auto, rein ins Polizeirevier am Würfelpark. Das Rohr rausgeholt, ups, keine gute Idee. Keine gute Idee, der Raum hier ist klein. Jeder kann mich beim Kacken zusehen. Und man kann nicht raus, überall Eis, Stüppchen um mich rum. Scheiße, Eise, Eise, Eise, Eise, Eise, Eise, Eise, Eise, Eise, Eise, Eise, Eise, Eise, Eise, Eise, Eise. Ich habe einen Schlauch in der Hose, ich kann den.